Gut. Keiner sieht, wo es mit mir hingeht. Abgeschnitten von allem, was ich liebe. Ich fühle mich wie in einem Käfig. Ich geh mal auf und ab. Sieh meine leeren Augen, wenn du dich traust. Kam es durch im Saft, hat sie mich schnappen. Weg ist von meinen Freunden, weg von meinem Leben. Es war für mich auch kein Spaß, sie handeln mich wie Dreck. Auch der Richterfettenstuhl war zu mir nicht gerecht. 6 Jahre Mauer, Gitter an meinem Fenster. 6 Jahre Mau, ich sitze da ziemlich ernster, wohin mit meinen Träumen, ich kann sie nicht mehr greifen. 6 Jahre Mau, der Griff um mein Herz wird immer fester. Nennt mich einen Straftäter, ein Erholungstäter. Doch werde dort, wo ich stand, in meinem Leben, würde ich anders denken und nicht alles so eng sehen. Meine Gedanken, die waren frei, frei von eurem dreckigen System. Körper, den können die Fesseln für diese Jahre. Meine Knochen können mir brechen und mein Geist, der bleibt immer frei. Leg mich doch ruhig in Ketten, ihr könnt mich längst nicht mehr fassen. In 6 Jahren, da bin ich wieder frei. 6 Jahre Mauer, die Scheiße ist jetzt vorbei. Keine Gitter mehr am Fenster. 6 Jahre Mau, die Scheiße ist jetzt vorbei. 6 Jahre Mau, keine Gitter mehr meinem Fenster. 6 Jahre Mau, jetzt bin ich endlich wieder frei. Konntet mich nicht brechen, oder besser ist jetzt wieder frei. Thanks a lot, Simon. How are you?